Ah, wen haben wir denn da? Detective Dirty Gleeslight meldet sich zum Dienst. Chief Sudelinger, es ist mir eine Ehre, mit Ihnen arbeiten zu dürfen. Auf der Akademie habe ich so viel von Ihnen gelesen, wie Sie den Anschlag der Sonnenklotz verhindern. Okay, mach direkt mal einen Punkt, ja? Ich sag dir jetzt, wie das hier laufen wird. Du wurdest mir zugeteilt und wenn du auf der Akademie auch nur irgendwas gelernt hast, solltest du eines wissen. Sudeldinger arbeitet allein. Natürlich, Leitung. Und weil die da oben mich kontrollieren wollen, teilen sie mir immer wieder Anfänger zu, die nach dem Lehrbuch arbeiten wollen. Das hört hier und jetzt auf. Ganz verständlich. In diesem Verhörraum sitzen zwei Personen, die Space Jesus fucking Christ! Hören Sie verdammt nochmal auf, alles mitzuschreiben, was ich sage. In diesem Verhörraum hier sitzen zwei Personen, die der Schlüssel zur Lösung des intergalaktischen Terrorismuskonflikts sein könnten. Und ich will nicht, dass mir ein Rookie von der Space Academy diese einmalige Chance versaut. Haben wir uns verstanden, Detective? Klar und deutlich, ja. Aber... Kein Aber, Detective. Okay, ich glaube, ich hab's verstanden. Alles klar. Und das Wichtigste, erzielen auf gar keinen Fall, dass wir den Präsidenten... So, meine Herren, das hier ist Detective Gleeslight. Mich kennen Sie ja bereits. Guten Tag. Ruhe, Gleeslight. Ich führe das Verhör und Sie stellen sich da hinten einfach in die Ecke. Hören Sie, wir haben schon einmal gesagt, das war ein Unfall. Wir sind mehr oder weniger, also eher mehr als weniger unschuldig. Er war schon tot. Der Präsident war zum Zeitpunkt ihrer Landung bereits längst tot. Die Terrororganisation Interreligiöser Staat von Terroristen in Space, kurz ISIS, hat sich zum Mord bekannt. Wir waren jedoch in der Lage, das Videomaterial der Attentäter geheim zu halten. Das heißt, dass die Öffentlichkeit und eventuell sogar Space ISIS selbst glauben könnte, dass ihr die beiden wahren Attentäter seid. Wir haben damit die einmalige Möglichkeit, zwei Spione bei ISIS einzuschleusen, um ihr Hauptquartier zu finden. Solltet ihr einwilligen, werden wir euch von allen auf eurer Flucht begangenen Straftaten freisprechen und euch erlauben, euch frei in den vereinten Galaxien zu bewegen. Eine Frage habe ich noch. Also, wenn jetzt jemand eine Person findet und die ist auf natürlichem Wege überfahren worden und die Person vergräbt er dann, anstatt die Polizei zu... Können wir folgen, ne? Also er ruft dann nicht die Polizei, sondern vergräbt die Person. Macht er sich dann auch strafbar? Also ich frag für einen Freund. So, ihr habt jetzt 60 Minuten Zeit, euch zu überlegen, ob ihr mit uns zusammenarbeiten wollt oder nicht. Und danach will ich eine klare Antwort hören. Liebs Leute, wir machen Mittag. 60 Minuten. Aber ja. man kommt ja immer wieder so ein bisschen ins Denken. Ne? Jetzt ist man irgendwie hier im Verhörsaal. Aber solange Brad Pitt maßgeblich seine Kinder verprügelt, müssen wir uns als normale Menschen doch eigentlich gar keine Sorgen machen. Ich meine, der einzige Grund, warum wir Brangelina so anhimmeln. Was hast du gemacht? Sorry, verhört dich. Ich muss mich noch daran gewöhnen, dass ich hier ein bisschen, dass wir so ein bisschen angekettet sind. Die kleinen Fuß. Die Bewegungsfreiheit ist also für die Leute, die es noch nicht gehört haben, das absolut Wichtigste. Vergesst AfD, vergesst Trump, vergesst hungernde Menschen in Afrika. Vergesst Syrien. Vergesst alles. Das einzig Wichtige ist Keeping Up with the Brangelinas. Brad Pitt, Bradolph Pittler und Angelina Jolie haben sich offiziell getrennt. Gib uns mal den Lowdown. Wir brauchen mal die Background-Infos für die ganzen Peasants, die sich nicht informiert haben, weil sie sich mit anderen weil sie sich mit so Bagatellen wie Syrienkrieg, Trump-Wahl... Ja. Leute, also zum wichtigen Part. Sie sind wohl in ihrem Privatjet geflogen, da geht die Story schon los, wo eigentlich schon die Hälfte aller Leser sagen sollen, damit habe ich nichts am Hut, ich kann mich nicht mit diesen Leuten identifizieren, aber machen wir weiter. Aber warten wir ab. Gleich kommt was, wo man sich her... Genau, und dann sie hatten ihre 25 adoptierten Kinder dabei. Und Brad Pitt war... Sie mussten ein paar über Bord werfen. Genau, weil der Sprit hat nicht ausgereicht. Brad Pitt hat wohl wieder mal zu viel getrunken. Man. Und dann hat fucking er wohl Pigs. Angelina Jolie beleidigt. Und dann ist einer der kleinen, einer der kleinen Kinder, die, der kleine weiß, Jason ich, Dexter. Ich wollte gerade Malcolm X sagen, aber er heißt anders. Ja, die hat irgendwie so einen Name halt. Und ich glaube, ist es dann so, ich glaube, die Kinder heißen mittlerweile nur noch B235Z. Wahrscheinlich. Und er trat dann nach vorne und meinte, nein, so redest du nicht mit Mama. Und dann soll er wohl handgreiflich geworden sein. Er soll emotional, psychisch und physisch ausfallend geworden sein. Hat ihn wohl aber nicht geschlagen. Und dann sind sie gelandet. Ich weiß nicht, ob es eine Notlandung war, weil die heile Welt zerplatzt ist. Aber ich gehe davon aus, dass Brad Pitt dann einfach in Frustration und Drunk Rage einfach den Piloten vom Platz gewischt hat und einfach das Steuer übernommen hat und gesagt so. Genau, und dann sind die auf eine Insel, auf die Insel in der Karibik geflogen und reden erstmal drüber. Nein, sie sind dann auf einem Flugplatz gelandet und dann gibt es noch eine strange Geschichte, wo er wohl ein so ein Sicherheits-Security-Feuertruck geklaut hat und damit das, dann. Du bist der Einzige, der meine mir Freundin erzählt hat mir das erzählt. Die hat das irgendwie von BuzzFeed oder so. Ich hab's auch nicht gefunden, aber ich sag's einfach mal, weil ich einfach so geil finde. BuzzFeed, your legit source of journalism in 2016. Ich find einfach die Idee so geil, dass du, nachdem du Stress mit deiner Familie hast, erstmal eine Stunde am Flughafen so weinend mit All by myself in einem Feuerwehrtruck um das Flugzeug so herumfliegst und wahrscheinlich auch alle immer hinderst, aus diesem Radius ums Flugzeug auszusteigen. Und ich glaube, meine Theorie ist, dass der ganze Streit deswegen entbrannt ist, weil er nämlich im Flugzeug sagte, Angelina, ich fahr gleich mit dem Feuerwehrauto. Und die Kinder sagen, nein, ich will auch. Und Angelina sagt, nein, doch, ich fahr mit dem Feuerwehrauto. But Daddy, it's magic. Genau, und dann wurde er so wütend. You used the fire truck the last 10 times. Aber kommen wir wieder zurück zum Thema. Es ist, glaube ich, boah, wir sind das neue High Society Trash Magazin. Wir sind die Grimsby. So, ja. Wir started from Partyhoden, now we here. Auf jeden Fall, es ist jetzt wirklich knallharte Trennung. Er soll die Kinder nicht mehr sehen. Sie will das alleinige Sorgerecht. Er will es halbe Sorgerecht, ob für die Hälfte der Kinder oder für alle Kinder halb oder für die Hälfte ganz. Wird noch austariert. Ich weiß nicht, wie es ist. Ab einer gewissen Anzahl an Kindern ändert sich alles. Es war ja wirklich ein ganz hinterlistiger Ambush, den quasi Angelina ausgeführt hat. Ja, sie hat mit Lawyern alles war schon quasi abgesiegelt und er hatte überhaupt keine Ahnung. Und also sie hat ihn quasi direkt aus dem Hinterhalt sich scheiden lassen und dann direkt auch alle Rufnummern geblockt und alle SMS-Dinger und so. Und jetzt ist er... Noch als er im Feuertruck saß, kam noch einer, you have been served. Genau. Lonesome warrior searching for his soul. Was aber wichtig ist an der Sache, und jetzt wird es nämlich wirklich interessant, ist, wenn ihr eure Kinder schlagen wollt, dann macht das in einem stilvollen Ambiente im Privatjet, damit das Trauma so ein bisschen eingeschränkt. Weißt du, mir geht zwar scheiße, mein Vater hat mich geschlagen, aber immerhin sind wir noch im Privatjet. So, weißt du, damit du aber er hatte dabei einen teuren Chaudhry. Ja, genau. Nein, sorry. So. Nein, also das Wichtige ist natürlich wieder, dass sich jetzt die ganze Welt, also nicht darüber aufregt oder mokiert, aber sie alle sind so unheimlich involviert überall und alle schreien darüber und alle lesen darüber und die einen sagen sich, oh, also wenn es bei denen in der Ehe nicht funktioniert, dann muss ich ja auch keine Sorge haben, dass ich jetzt in der vierten Ehe bin und habe es schon wieder nicht geschafft, meine Frau nicht zu verprügeln nach einem Jahr Ehe oder wenigstens bis zur Hochzeitsnacht also, warten, bevor der... Jeder ein Laster braucht der Mensch, oder? Ich meine, also ohne geht es irgendwie. Aber ich muss ja wirklich sagen, die beiden haben sich ja wirklich als das perfekte Pärchen, ne, inszeniert. Und das ist ja immer, wenn unsere Stars... Ich habe so dann keine Ahnung. Doch, ein bisschen bekommt man so mit. Und ich bin wirklich, ich habe jetzt, glaube ich, seit knapp 10 Jahren gucke ich keinen Fernsehen mehr. Bin also wirklich tough und wie sie alle heißen, Magazine frei. Und ja, hör nur ab und zu von meiner Freundin mal so hier und da. Und die ist gar kein Szene-Girl, das ist so ihre Guilty Pleasure, ab und zu mal auf BuzzFeed zu gucken. Oh Gott, das muss ich bestimmt rausschneiden, sonst kriege ich wieder Ärger, wenn die es hört. Dann kommt auch gleich ein bisschen Domestic Violence. Hast du wieder erzählt, dass ich auf BuzzFeed browse? Bam! Bad, zack! Und ab in ein Feuerwehrauto. Ja. Und Das ist das Modern 2016 Männer-Äquivalent. Du gehst nicht mehr in die Kneipe ums Eck, du setzt dich einfach ins nächste Feuerwerkauto und drives den Feuerwehrauto und drives einfach den Highway runter. Du fährst einfach Frust und Hass und alles weg. Genau. Und dann schmeißt du ein paar Steine von der Autobahnbrücke. Aber wir haben doch wirklich zum Beispiel, ein Problem ist ja, es sterben jetzt so viele von den alten Großen. Ne? so viele Stars. Ja. Mir fällt auch gar nichts Dio, ein. Lemmy. Ja, genau, zum Beispiel. Viele Musiker, viele Schauspieler. Hier, nicht John Bon Jovi, sondern David Bowie. Ja, genau. David Bowie ist gestorben. Und viele Leute haben ja wirklich zu ihren Stars diesen Fandom, Stardom und wirklich Fanboyism und wirklich eine unheimliche Bindung und denen tut das dann wirklich weh. Und ich würde wirklich gerne mal wissen, ob sich Leute dieses Brad Pitt und Angelina Jolie Ding angucken und sich wirklich denken, mir geht es jetzt besser, weil wenn es bei denen nicht läuft, dann tut es mir nicht so weh, wenn ich auf mein scheiß verkacktes Leben gucke. Ich glaube, in der Ehe, wo es nicht läuft, wenn Brad Pitt schon seine Frau irgendwie, wenn der es schon nicht hinbekommt, seine Ehe zu machen, wie soll das dann ich arbeitsloser 35-Jähriger aus Bautzen sein? ich glaube ehrlich gesagt, also das könnte natürlich auch sein. Ich persönlich sehe immer bei diesem ganzen Hollywood-Ding, wo ich ehrlich gesagt zugegebenermaßen gar nicht drin bin, aber das ist das, was ich mir vorstelle, ist für Leute, die sich wirklich damit auseinandersetzen, die wirklich auch quasi halt, also weiß ich jetzt nicht, Klatschmagazine lesen, also quasi die Printversion von BuzzFeed sozusagen, die Oldschool-Sachen. Genau, die Jolie. Gibt es die Jolie? Ja, gibt's. Aber ich weiß nicht. Man kann, ich glaube, heutzutage also, ne, kannst du wahllos einen Frauennamen sagen und es gibt ein Magazin davon. Gibt es die Dörte? Die Dirty gibt's, Leute. Nur Dörte. Oder die Birte am Mittwoch. Gibt's mit Sicherheit, aber das ist dann wahrscheinlich schon so ein bisschen Richtung Vollkorn Haferkekse. Mit den schönsten Reiskräckern und Hüttenkäse, Schnittlauch. Reiskräcker sind auch so ein fucking Geißel der Menschheit. Ich hatte früher einen Freund, das gab, wenn es da Filme gucken gab, der hatte grundsätzlich, der war so uncool. Oh fuck, die armen verlorenen Seelen, die mal Reiskräcker mit in die Schule gebracht haben, das war einfach so, your social life is over. Weißt du, da wirst du auf dem Schulhof schon verprügelt und dann musst du das Ganze auch noch mit Reiskräckern runterspülen. Auf jeden Fall, es gab bei denen immer nur Reiskräcker mit Hüttenkäse und so zwei Schnittlauchstäbchen drauf und ich weiß noch nicht mal, wie diese ganzen Gemüsesorten heißen. bei uns gab es immer nur Dosen-Ravioli. Ja, nein, genau, einfach Dosen-Ravioli und Dosen-Pfirsiche. Du hast im Einschlafen immer so ein kleines Gläschen Maggi bekommen. Meine Mutter hat mir zur Schule immer, weil wir haben ja neben der Schule gewohnt im Trailer, die hat einfach wenn ich es vergessen habe, durchs Schulfenster immer so eine Dose Dosen-Pfirsiche reingeworfen. auf jeden Fall, bei denen gab es immer nur Rice Krispies. Das waren dann noch die Kids, die von ihrer Mom dann zum Geburtstag nicht so geilen Dr. Oetker Fertig Brownies oder so Klamotten. Oder irgendeinen Scheiß, sondern so Zwiebelmuffins oder sowas. Gab's bei mir wirklich original, aber ich darf jetzt nicht in die Details gehen, sonst. Ich darf auch nicht weitergehen, aber. Lass doch. Ich muss noch sagen, was es noch gab. Mann, ey, wie Brad Pitt. Und dann gab es also Rice Krispies Zeug, das ist das dritte Mal, was ich sage. Dann gab es dazu, dann hat man immer nur sowas wie Benjamin Blümchen und Bibi und Tina geguckt oder gehört. Es gab auch kein Fernsehen zum Beispiel, man hat Hörbücher oder halt Kassetten gehört. Und auf dem Computer gab es immer nur Microsoft Ants. Also es gab keine richtigen Videospiele, sondern sowas wie Sims, nur mit Ameisen. Ja. Weil ich glaube, die Eltern haben sich auch gedacht, nein, der soll sich erstmal mit den Ameisen austesten und wenn er sich um die kümmern kann, dann gehen wir höher. Dann gibt es hin Sims Hühnchen und Sims Bären und dann darfst du sich an die richtigen Sims rantrauen. Und du fängst ja klein an. Und dann arbeitest du dich so langsam auf der Evolutionsleiter hoch, bis du bis du bei Brangelina bist. So, jetzt lass uns wieder über die gesellschaftlich relevanten Themen reden und nicht über Reiskräcker, weil Reiskräcker ist irgendwie da kriege ich Cancer von. So. Also. Ich glaube, das ist das Einzige, was man nicht, es sei denn, man bekommt von zu viel Langeweile Krebs irgendwie. Das ist eine Mischung aus beiden. Wenn du einfach 18 Jahre sind lang in Food kondensierte Karzinogene. Ja, ist echt so. Okay. Und ich glaube, wenn du einfach ein Leben lang so viel Langeweile hattest, fuck you. Ich möchte weiter über Rice Krispies reden. ich versuche gerade händeringend, uns wieder jetzt auf eine von Reiskräcker auf Hollywood-Gossip, das ist, wenn schon nicht irgendwie Syrienkrieg oder so drin ist, dann lass uns wenigstens. Pass auf, meine Theorie zu dem ganzen Hollywood-Ding ist weniger, dass wir uns selbst großartig mit ihm vergleichen und sagen irgendwie, ja, okay, Brad Pitt schlägt seine Kinder, dann darf ich das auch und so eine kleine Fläschchen Korn am Tag hat auch noch niemandem geschadet. Warte, darf man nicht? Ich habe nämlich jetzt schon, eben als du geredet hast. Nee, also gibt's, denke ich, auch in Teilen, aber ich glaube vor allen Dingen, Ob der Bohnenkamp getrunken hat im Flugzeug? Das ist so ein... Heute bekommen Sie mit, wie es ist, wenn ich mal so bin wie der Max und immer alles unterbreche. Aber mach weiter, Max. Oh. Also, nein, ich glaube tatsächlich eher, du lenkst dich eher ab von deiner eigenen belanglosen Existenz, indem du dich mit diesem Glamour, Hollywood-Glamour auseinandersetzt. Weil es geht ja eben nicht nur um, wer schlägt seine Kinder und wer macht dies und das, sondern es ist einfach so die ganze Story-Geschichte drumherum. Es hat einfach irgendwie diesen Glamour-Faktor und es ist irgendwie, du darfst fliehen in eine andere Welt, weißt du, in die glamouröse Welt des Privatjet-Fliegens und Kinder verprügeln. Nein, aber weißt du, was ich meine? Das ist der Beat Your Child Mile High Club. Ja, genau. Achievement Unlocked. genau, ja, oder halt, weißt du, weil das sind halt, also ich meine, ich will jetzt nicht, aber das ist bestimmt so eine Kombo. Schlag deine 15 adoptierten Kinder in 10.000 Meter Höhe in einem Privatjet, während du Rice Krispies isst und danach unerlaubt in einem Feuerwehrautos über einen Flughafen fährst. Genau. Das war vielleicht ein Guinness World Record, den er versucht hat aufzustellen. Oder es ist eine Testphase von so einem Real Life Achievements App, die dir immer so ridiculous Aufgaben stellt. Nein. Gibt's sowas schon? Gibt's so eine App? Ich freue mich auf den Tag, wo es sowas gibt. Sollen wir das nicht einfach machen? Die App entwickeln wir. Du kriegst jeden Tag sowas wie Yes Man, nur total abgefahren. Boah. Und dann einfach so Everyone Dies. Ja. So. Tja, was soll ich sagen? Nein, genau, ich wollte Kindesmissbrauch nicht bagatellisieren, aber es gibt ja halt eben auch neben solchen verhältnismäßig skandalösen Geschichten halt eben noch viel bagatellmäßigere Sachen, die einfach so, wo man sich einfach so ein bisschen mal in diese angenehme, aufgepumpte Skandalwelt irgendwie fallen lassen kann und sich nicht mit so drögen Geschichten wie, weiß ich auch nicht, Steuererklärung oder so auseinandersetzen muss oder halt, wie viel Bier kann ich jetzt noch trinken, um morgen bei der Frühschicht irgendwie mit dem Stapler nicht in die Palette umzufahren oder so ein Scheiß. Vielleicht hat sich das Brad Pitt auch gedacht. Wie viel Bier kann ich noch trinken, bevor ich gewalttätig werde und meine Kinder verprügeln? Ja, genau. Die Wette gegen sich selbst verloren. Ja, aber doch, klar haben wir auf jeden Fall diese eine Seite, aber das eine harmoniert ja mit der anderen Theorie, dass natürlich ist es ein bisschen Flucht aus der Realität. Auf der anderen Seite gibt es einem aber doch dann auch irgendwie ein gutes Gefühl, wenn man sich denkt, so Übermenschen wie Bradolf Pittler oder Angelina Jolie, und ich werde den Witz jetzt so lange machen, bis jemand lacht. Und ach scheiße, der ist auch geklaut. Ich glaube, es ist von Borat oder so. Das ist voll das neue Low, when you start stealing. Wenn du Witze klaust, die schon 10 Jahre alt sind. Ja. Oder von Bruno war das. Ja, verdammt. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Ignoriert alles. Ich mache es noch schlimmer, indem ich weiterhin darüber rede. Soll ich eine andere Hollywood-Story auspacken? Mach eine andere Hollywood-Story. Wir machen heute nur Klatsch und Tratsch. Nein. Wir machen Deal. Ja, wir machen Gossip und versuchen das dann auf einer philosophischen Ebene auseinanderzudröseln. Dann haben wir wenigstens, weißt du, wir haben einen öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag. Wir müssen den Leuten auch ein bisschen was Gehaltvolles liefern. Gossip, weißt du, so, Talk, weißt du, so quasi so. Genau, wenn jeden irgendwie. Montag. So, weißt du, das Podcast-Äquivalent dazu, wenn deine Mutter so versucht, dir so Möhrchenraspel noch irgendwie in die Cornflakes zu reiben oder irgendwie so zwischen so ein kleines Stück Pumpernickel. Oder Hornhaut. So ein kleines Stück. Meine Mutter hat mir immer Hornhaut ins Müsli gerieben und hat gesagt, das sei Parmesan. Das ist Potenz. Es wäre Nashorn. Genau. Wenn du so ein Stück Pumpernickel zwischen den beiden Toastscheiben noch getrockneter Albino-Penis. So, apropos Pumpernickel und Toast. War eine perfekte Überleitung zu meiner Hollywood-Story. Und zwar, es ist ja momentan so, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die Kids aus Stranger Things, ne? Die sind ja momentan so ein totales Meme und Everybody's Darling irgendwie. Diese, die Kiddies. Hast du es jetzt eigentlich gesehen? Ja, ja, ich habe es ziemlich schnell durchgebinged. Ich fand's sehr cool. Ich fand's auch sehr gut. Ich fand einfach insgesamt, es war ein guter Cast, es war irgendwie gut, das ganze Ding war irgendwie schön gemacht und aber ich bin jetzt auch nicht, also ich bin jetzt auch nicht so krass drauf abgegangen wie das ganze Internet. War es so schlimm? Ich glaube, es war eher so wirklich überdurchschnittlich gut. Ja, genau. Ja, ja. Aber ich glaube, es war halt zu sehr retro und zu sehr auf Referenzen versehen, als dass es wirklich großartig hätte sein können. Möglicherweise. Er hat ja auch sehr, sehr stark angespielt auf dieses ganze Retro-Ding, was halt momentan so super läuft und sagen so, wir arbeiten viel mit diesem Nostalgie-Faktor oder was. Ich habe auch die Musik fand ich großartig. Ja, war klasse. Jetzt. Mach weiter. Max versucht seit 5 Minuten eine Überleitung zu schaffen. Ich habe gerade eine gute Sandwich-Überleitung gehabt. Und zwar bei den 68. Emmy Awards, jetzt gerade, hat Jimmy Kimmel, der war Host, diese ganzen Talkmaster in den ist es irgendwie. Ich finde Conan gut, weil er sich selber nicht so ernst nimmt. Ja, aber Conan ist auch so. Und Conan ist, weißt du, der macht dieses, ich bin so der nerdy Ginger Dude und ich bin eigentlich total irgendwie unfunny, aber doch, der findet sich trotzdem zu geil, glaube ich. Die finden sich irgendwie alle. Die finden sich und, alle. Und Jimmy Fallon ist so dieses. Das ist der Schlimmste. I'm like a little mama schoolboy, I don't even know what I'm doing here. Ich finde, Jimmy Fallon ist der absolut schlimmste Talk. Der hat jetzt auch, Donald Trump ist ja durchs Schamhaar gewischt. Da reden hast wir, du auch gesehen? Ja, da reden wir gleich nochmal drüber, würde ich sagen. Ganz kurz die Story zu Ende. Also, Jimmy Kimmel hat seine Mom in die Küche verdonnert bei den Emmy Awards und hat die irgendwie Erdnussbutter, also PB&J Peanut Butter Jelly Toast schmieren lassen. Und dann sind diese Stranger Things in zermürbender Kinderarbeit mit ihren kleinen Stranger Things Bikes, die Kids sind dann da durch die Audience gefahren und haben halt diese Erdnussbutter Brote da verteilt. Und das ist halt so ein Ding, wo du normalerweise sagen würdest, okay, gut, harmloser Gag, whatever, gib den Kindern was zu tun, damit die nicht so hibbelig auf dem Platz rumsitzen. Aber America 2016 schafft es natürlich trotzdem, auch da wieder einen Skandal draus zu machen. Wenn es so anfing, dass Leute getwittert haben, dass jetzt diese PB&J-Sandwiches eher so mittelmäßig und irgendwie total belanglos und gar nicht so lecker sind. Jetzt hier, ne, also dann, das ist ja auch ganz wichtig, was Emily Ratajkowski dazu zu sagen hat. Sagen, die Sandwiches waren gar nicht so toll. Ah, danke TMZ. TMZ ist das amerikanische TAF. Danke für diese Information. Und dann Tom Colicchio, wer auch immer the hell that is. Mom's Sandwiches, good balance peanut butter and jelly, nice knife work, but bread a little dry. Das finde ich aber viel so gut. Auf jeden Fall, aber jetzt der große Skandal war wohl, die waren nicht glutenfrei. Und die Hälfte der Gäste hat einen Glutenschock bekommen oder einen Glutenschock bekommen und saß die zweite Hälfte der Emmys nur im Klo. Ja, und wahrscheinlich sind auch Leute noch gestorben, weil die Peanut Butter gegessen haben und da stand nicht drauf, kann Spuren von Peanut Butter enthalten. Von oder Peanut sowas. Butter und Shrimp. Und hier ist zum Beispiel ein Tweet von Josh Duboff, whoever, sagt, the PA announcer reiterated during the commercial break that the Peanut Butter Sandwiches do contain gluten. Holy shit, you guys. Und dann gab es irgendwie, das ist jetzt hier, aber allein, dass ich es lese, ne, das ist hier auf so einem Foodblog aus dem Vice Network und ich lese sogar gerade die auf Deutsch übersetzte Version von dem Artikel. Das ist einfach nur, ich spüre schon die Krebsgeschwüre in meinem präfrontalen Kortex hier anwachsen gerade. Also, ne, und dann hatten die natürlich irgendwie so die Asthma and Allergy Foundation noch irgendwie dazu geäußert, ja, das ist extrem riskant, sowas zu machen, du kannst nicht einfach Sandwiches verteilen. Und denkst, also Kinder, 2016 ist das beste Jahr aller Zeiten. Ach übrigens, so ich habe was gehört, Bill Burr, einer meiner Lieblingscomedians und auch Podcaster, hat auch ist jetzt auch gesagt. Trump-Supporter. Nee, nicht wirklich. Okay. Aber Dodge the bullet there. er hat auf jeden Fall gesagt, er fand es sehr lustig, dass nach dieser ganzen Oscar-So-White-Aktion im letzten Jahr, in diesem Jahr war es ja, dass man versucht hat, bei den Emmys in die ersten zwei Reihen ganz viele Schwarze zu setzen, um möglichst so eine hohe Cultural Ethnic Diversity zu zeigen, aber hinten waren alle weiß. Und das fällt mir nämlich jetzt gerade ein, ich glaube, ich habe das nämlich gesehen, dass die Kids da die Peanut Butter, die Erdnussbrote verteilt haben, genau, und das war auch ganz lustig. Aber hier Bill Burr mit Donald Trump, er ist nicht Donald Trump-Fan, er ist halt gegen Hillary und seine Philosophie ist halt, dass die Liberalen halt nach dem alten Wasser trinken und Wein saufen versuchen zu regieren und den Leuten vorzumachen. Du meinst die Augstein-Strategie. Genau. Aber der trinkt Dom Perignon. Ja, wollte gerade sagen. Der trinkt nicht einfach nur Leitungswasser, so sieht es nicht aus. Der macht niemandem was vor. Ja. Und dass die Republikaner wenigstens keinen Hehl daraus machen, wie scheiße sich die Leute finden. Ja, nee, die Frau von ihm ist schwarz und er sagt selber, dass Donald Trump einer der schlechtesten Menschen ist, die es gibt, aber er versucht halt auch so ähnlich, wie wir sagen, okay, natürlich heißen wir die AfD nicht gut, aber man muss halt auch gucken, dass man irgendwie ein Verständnis für Ängste und Sorgen der Leute findet, die AfD wählen, und denen muss man halt begegnen, realistisch und nicht abwertend und herablassend. Was zum Beispiel ein junger Mann, Ali heißt er, gemacht hat, habe ich in der Zeit gelesen. Der hat nämlich eine Hotline eingerichtet für besorgte Bürger, gerade AfD-Wähler und Pegida-Mitläufer. Und die können bei ihm anrufen und ihn einfach Dinge fragen. Zum Beispiel rief dann eine Frau an und sagte: Entschuldigung, ich schmatze heute wieder so unheimlich, ich muss ein bisschen aufstoßen. Das ist Space Food, ja genau. Ja, das kommt immer keine kleinen Gluten-Warnings drauf. Ja, die haben ja auch nur weißes Mehl, kein Pumpernickel, wie in Griechenland. Ja, for more diversity in Flour. Bread so white. Bread so white. Auf jeden Fall hat dann jemand angerufen und ihm gesagt, hey, ich war letztens vom Sparmarkt und ein junger Ausländer oder Flüchtling hat mit mir geredet und der war ganz nett. Und der hört sich das dann bin an. Bin ich jetzt schwul? Bin ich jetzt ein guter Mensch? Verliere ich jetzt meine Vorhaut? fällt mir die Vorhaut ab, wenn ich einem Ausländer die Hand gebe? Wächst mir jetzt ein Hijab, wenn ich... Genau. Ja. Liebe Hildegard, die Antwort ist erstens, Frauen haben keine Vorhaut und zweitens, ja. Doch fand ich auf jeden Fall eine süße Aktion und bei aller Sympathie zur linken Seite dagegen. Ich weiß nicht, inwiefern man kein Wutbürger ist, wenn man wütend auf Wutbürger ist, wenn du mir folgen kannst. Nochmal was? Folgen kann. Ich weiß nicht, inwiefern man sich nicht selber zum Wutbürger macht, wenn man wütend auf Wutbürger ist. Und ob man jetzt wutbürgerlich links oder wutbürgerlich rechts oder wutbürgerlich in der Mitte ist, sind alles kleinliche Dinge. Aber du, wie gesagt, sind wir nicht alle ein bisschen wutbürger? Ich glaube halt eher, natürlich, unser Podcast ist ja der Wutbürger-Podcast number one. Wir keilen hier gegen Brad Pitt und Erdnussbutter und Hildegard. Ohne Vorhaut. Und ganz, ganz kurz, ja, es gibt klar, nämlich, also sorry. AfD-Wähler meinetwegen, klar ist da so ein gewisser Prozentsatz wirklich einfach nur Rechte, ein gewisser Prozentsatz Idioten, aber da sind auch einfach besorgte und vielleicht auch einfach dumme besorgte Bürger dabei, natürlich. Aber viel schlimmer finde ich die AfD selber. Also wir reden jetzt wirklich von den Parteifreunden der AfD. Ja. Du meinst von den Leuten, die es besser wissen müssten quasi? Ja, nicht nur die es besser wissen müssen, die Leute, die damit Geld verdienen. Ja, das okay, ich eher. Gut. Die Rattenfänger. Wir haben den AfD-Abgeordneten Nerstheim, der hat gegen Homosexuelle, google den mal bitte, jeder googelt jetzt, auch wenn ihr, solltet ihr es während der Fahrt hören, Vollbremsung, Warnblinker an und googeln. AfD-Abgeordneter Nerstheim, Nerstheimer, so, Kai Nerstheimer. Hat über Homosexuelle... Verzichtet auf Platz in Fraktionen. Ach, ist das jetzt so? Das ist die erste Spiegelmeldung. Das wäre super, denn der gute Herr hat Folgendes gemacht. Er hat Schwule als degenerierte Spezies bezeichnet. Typ sieht aus. Einfach andere Menschen degeneriert zu nennen, wenn man selber so aussieht, als hätte der Schöpfer beim Zusammenwürfeln der eigenen DNA-Schore geraucht. Ja? Der Mann sieht aus wie ein fettes, menschgewordenes Chameleon. Und es ist einfach unheimlich eklig, was der so alles geschrieben hat. Und es gibt dann eine Dinge, die er schreibt, degenerierte Spezies, die Homosexuellen. Es hätte schon einen Sinn, dass sich Homosexuelle nicht vermehren können. Alles andere sei unnormal. Und da gibt es was ganz Lustiges. Ich hatte nämlich mal ein Seminar bei einem unheimlich tollen Professor, den Namen ich vergessen habe. Aber der hat nämlich etwas sehr Schönes gesagt zu Homosexualität, vor allem auch im Tierreich. Und zwar hat Homosexualität, ist nämlich alles andere als unnormal. Es ist sogar höchstens normal. Und es hat vor allem auch eine ganz wichtige Funktion. Ohne Homosexualität im Tierreich wären die Tiere nur halb so fabulous. ohne Homosexualität im Tierreich gäbe es nämlich ein folgendes Problem. Wenn nämlich aus einem Tierpärchen eines stirbt oder vielleicht beide und sich keiner mehr um die Kinder kümmern kann, treten nämlich die homosexuellen Tiere an die Stelle dieser Eltern und kümmern sich quasi um die Tiere als Zieheltern. So, und Aha. Das ist kein Witz, das ist wirklich so. Und ich werde das auch nochmal googeln und mir nachgucken. Auf jeden Fall, es klingt auch schon fast wieder zu schön, um wahr zu sein. Ja, aber es macht irgendwo Sinn, weil oft ist es ja so, dass du, andere Tiere, die vielleicht selber in der Lage sind, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung sich also biologisch fortzupflanzen, für die sind ja andere Kinder von anderen vielleicht ein Threat, weil die sozusagen nicht ihre Gene haben. Weißt du, jeder will ja immer seine Gene weitertragen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das evolutionär, also ob das sozusagen so weit gedacht ist. Ich glaube, bewusst macht sich dann keiner von den Bonobos darüber Gedanken. Aber weißt du, wenn du homosexuell bist und du nicht Mensch bist und irgendwie dich befruchten lassen kannst oder Kinder adoptieren kannst oder wie auch immer, ja, wobei adoptieren kannst du ja, dann ist es vielleicht egal, weißt du, weil du trägst deine Gene so nicht weiter und dann kannst du auch ruhig dem Überleben der Spezies helfen, wenn es schon nicht dein eigener Gen. Genau. Dein Gen-Set ist. Oder so. Genau, und erstmal macht das von dieser Sicht aus Sinn. Und ansonsten gibt es dann auch wieder, jetzt nicht nur im Tierreich, sondern auch im Menschenreich. Gibt es genau diese Parallele, die man dann ziehen könnte. Und ich denke mir, aber wie bei allem, und dann sind wir wieder an dem Punkt, wo wir auch letztens schon mal eine Sendung abbrechen und komplett neu aufnehmen mussten, weil wir so wütend waren und einfach nur noch traurig und deprimiert, wo wir gesagt haben, es ist doch dieses alte Prinzip Leben und Leben lassen. Und dann kommt es weiter, ich habe keine Lust mehr, dass mir alte, unglücklich und daneben aussehende Leute diktieren wollen, wie also ich meine Bayern. Sexualität, genau. Ups. Das sind aber auch Berliner. Wie ich meine Sexualität ausleben soll oder wie irgendwer seine Sexualität ausleben soll. Ich denke, wenn wir jetzt nicht gegen Moral und Ethik verstoßen, und damit meine ich wirklich, wir reden über Vergewaltigung oder Mörder. Pädophilie, genau. Yeah. So. Sexualität ist ein fürchterlich freier Begriff, der eigentlich auch unter, ne, Mach nichts, was die sexuelle Freiheit des anderen einschränkt. So, leb deine sexuelle Freiheit so aus, dass du nicht damit die Freiheit eines anderen einschränkst. Und ich verstehe nicht, ob es jetzt um Kirchenvertreter geht, weltliche Vertreter, warum immer noch sexuell frustrierte und sexuell zutiefst unglückliche Menschen uns diktieren müssen, wie wir unsere Sexualität ausleben sollten oder müssen. Und das sage ich als mindestens 20 bis 50 bis 80%ig heterosexueller Mann. Ich denke, du hast natürlich recht. Und ich glaube, das Problem bei dieser ganzen Geschichte ist wie immer, und das kannst du auf so viele Bereiche anwenden, das kannst du genauso gut auf NRA-Leute und Trump-Supporter und wie auch immer übertragen, ist, dass die Leute, die generell ein sehr großes, grundlegendes, starkes Problem haben und stark frustriert sind, dass die sich auch, dass die auch sozusagen laut werden und sich irgendwie engagieren, um irgendwie das zu verarbeiten, was halt bei denen falsch ist, weißt du? Das ist genau wie so, don't take away our guns, oder so, homosexuals are taking over this country, oder halt irgendwie so, the Muslims coming in here and taking our Christmas tradition. So, weil die Leute, die nämlich kein Problem, die das nicht stresst, das Ganze, weil sie einfach nicht ein grundlegendes Problem haben, die denken so, wieso ist doch irgendwie alles schick, warum muss ich mich jetzt über irgendwas aufreden, und fragen sich dann so, auf einmal ist da so eine Masse lauter Schreihälse, die irgendwie alles versuchen, in die Scheiße zu reiten, weil sie selber frustriert sind. Und der normale, weiß ich auch nicht, irgendwie so Screamspeak-Hörer denkt sich so, warum muss ich denn jetzt auf die Straße gehen für was irgendwie total logisch ist? So, hä? Halt doch einfach die Klappe. Das ist halt dieses Ding. Wir sind nicht fanatisch von irgendwas überzeugt. Außer vielleicht von Freiheit, Gleichheit, dem kategorischen Imperativ. Und mit diesem extrem lamen Schlusswort gehen wir in die Pause und hören uns gleich wieder. Okay. Achso, wir reden gleich darüber. An der Mosel wurden Bilder verboten und abgehangen. Heute Abend reden Trumperone und Hildog gegeneinander. Crooked Hillary versus Donald Trump. Ich habe vielleicht noch totally not crooked Trump. Ich könnte da vielleicht noch was Kleines versuchen, vielleicht nochmal eine kleine psychologische Insight vom Psychologiestudenten zu geben, wir sind die und das sind die und die sind anders und die wollen uns was Böses oder so, wie solche Mechanismen ein bisschen funktionieren, um mal ein bisschen den Gehalt wieder hier. Hast du dir selber ausgedacht oder wirklich was? Habe ich mir selber ausgedacht. Ich habe mal was geträumt und dann habe ich gesagt, ich schreibe jetzt einfach ein Paper dazu und. Hast du sofort aufgeschrieben in der Nacht oder hast du noch weiter geschlafen und dann morgens aufgeschrieben? Nee, ich habe das mit Diktiergerät einfach immer so neben mir liegen und dann habe ich das einfach eingereicht direkt. Und jetzt ist es veröffentlicht in Nature. Bis gleich bei Creamspeak. Creamspeak. Creamspeak. Willkommen zurück zu Creamspeak. Willkommen zurück zu Creamspeak. Eine sehr, sehr gute Nachricht. Und zwar wurde die FIFA-Rassismus-Kommission aufgelöst. Das heißt, wir haben den Kampf gegen den Rassismus im Fußball gewonnen. Es gibt keinen Rassismus mehr. Aber ich denke, dass das Geld jetzt eher auf eine bessere Sklavenarbeit in Katar gelegt wird. Also ich denke, dass das, dass die einfach sich mehr anstrengen für ihr kein Geld. Also jetzt tatsächlich die Rassismus-Taskforce hier mit No to Say No to Racism, ne, was immer an den Seitenrändern hängt, weil du musst dir vorstellen, für jedes Ding, für jede Bande, die nicht mit Say No to Racism haben, kann ein weiteres Telekom oder Coca-Cola reinkommen. Und ach, die FIFA. Ich weiß noch damals, als vor 10 Jahren Fußball noch Spaß gemacht hat, als man noch nicht wusste, wie viele Menschen dafür sterben. In dieses dangerous Fußballterritorium, wo gleich wieder so Bundesliga, right? Ich glaube, ihr habt wirklich das letzte Mal vor 10 Jahren richtig Spaß am Fußball gehabt. Selbst die WM, die wir gewonnen haben in Brasilien, war nicht so mein Fall. Ja, aber ist doch eine super Nachricht. Ich war damals schon immer der Lappen, der Abwehr gespielt hat in der Grundschule. Echt? Ich war immer der nicht so gut war, trotzdem Stürmer gespielt hat und dann alle drei Spiele ein Tor geschossen hat. Ich habe mal im Fußball was gemacht. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Ich habe das leere Tor drüber geschossen in meinem ersten Spiel. Ich habe in meinem ersten Spiel, und das war noch gegen meine damalige Schule, also es war so ein Sommerturnier und wir haben, glaube ich, 8 zu 2 gewonnen und ich habe 3 Tore geschossen, 3 hatte ich schon geschossen und dann kurz vorm Abpfiff, ich dribbel 2 Spieler aus, stehe, dribbel mich am Torwart vorbei, dann hüpft der Ball und ich schieße drauf und er geht über die Latte aufs leere Tor, so vom 16er Punkt aus. vom Elferpunkt. So. Ich bin schon raus. Ja, okay, war schon zu viel Ball, ja. Fuß? Abseits, what? Naja, auf jeden Fall, Rassismus ist bekämpft, wir müssen uns keine Sorgen mehr machen. Ich denke mal, dass jetzt auch führende Nationen wie zum Beispiel Amerika einfach folgen werden und sagen, Rassismusbeauftragte, Museen für Schwarze werden einfach abgeschafft, wir haben den Rassismus besiegt. Es gibt keinen Rassismus mehr, wenn keiner mehr drüber redet, gibt es das auch nicht. Es darf auch nicht mehr Rassismus gesagt werden. Und Rassist ist auch verboten. Und ist die Sache geklärt. Bist du fertig? Hast du deine Quellen rausgekriegt? Ich hab ein bisschen nochmal gerade in meine eigene Hausarbeit reingeschaut. Und ich war wieder erstaunt darüber, wie intelligent das klingt, was ich hier geschrieben habe. I'm just a god. Nee, ich weiß nicht, kennst du das, wenn du in eigene Arbeiten reinguckst, wo du seit einem Jahr natürlich oder seit der Abgabe quasi nicht mehr reingeguckt hast und dann denkst du auf einmal so, was habe ich denn damals geschrieben eigentlich? Ich kenne das nur, dass ich in Arbeiten reingucke, die ich immer noch nicht abgegeben habe und mir denke, shit, das soll ich langsam machen. mein Rekord ist, ich habe tatsächlich noch eine Arbeit aus meinem ersten Semester, die ich noch abgeben muss. Nice. Ja. Also genau, ich kann ganz kurz erzählen, weil wir haben ja ein bisschen dieses ganze AfD-Thema angeschnitten und halt diese ganze, also beziehungsweise AfD, Trump, Republicans, wie auch immer, dieses ganz große, da kommen fremde Leute in unser Land und die wollen uns alle in die Luft sprengen. Und bitte, ne, bitte schickt sie doch alle wieder weg. Und ich habe mal so ein bisschen in dieser Hausarbeit mich ein bisschen Geschichten bezogen oder Mechanismen ein bisschen mehr angeschaut zum Thema halt, wie ist das mit islamistischem Terror in den westlichen Medien und wie ist das mit Scapegoating, also mit, wie sagt man, Sündenbock-Suche und generell wie hängt das? Weißt du, woher Scapegoating kommt? Der Sündenbock? Ja, das ist nämlich aus dem biblisch-jüdischen, man hat früher hebräischen Kontext, einen, glaube ich. Ich hab's hier stehen. Einen Bock tatsächlich mit all seinen Sünden vollgehangen. Pass auf, hier, dann, genau. Dann war's okay. Ich kann das sogar genau vorlesen. Okay, the term was first. Also ich hab's auf Englisch geschrieben. Mach mal auf Deutsch, komm. Also der Begriff wurde zuerst gemünzt von Tyndale in 1530. Der Erfinder von Tinder war das. Der Erfinder von Tyndale. Das war nämlich ursprünglich eine Goat-App, wo du gucken konntest, ob hübsche Böcke in deiner Nachbarschaft waren. Goats on the next farm near you, want in your area. Und der. Der Typ, also es ist halt aus einem biblischen Kontext abgeleitet und das ist halt tatsächlich ein ritueller Akt, dass du Ziegen opferst, indem du, oder um eine oder mehrere Gottheiten damals teilweise noch sozusagen appeased, wie sagt man das? Die gute Goat-Appeasement-Politik. Goat-Appeasement-Politik, Gods and Goats. Nein, also quasi du, wie sagt man das denn, wenn jemanden... Zufriedenstellen. Nicht zu, ja, so besänftigen. Befriedigen. Genau, du befriedigst die Götter, indem du die Ziegen opferst und die Ziegen goddammit. Die Ziegen stehen für die Sünden der Gesellschaft sozusagen. Und es ist halt, das ist so ein bisschen der Kontext, immer noch. Und weil Ziegen so sinnvoll und lusty sind, nähern wir uns auch gerne mal abends dem Stall und ja. So, das ist der Hintergrund von Scapegoat. Das steht alles so in meiner Arbeit. Einfach immer so einen Satz so reinpacken, um zu gucken, ob der Professor auch wirklich nachliest. Ich habe am Anfang angefangen mit der Definition von Scapegoating und es ist dann einfach nur noch von da derailed in so eine Romans-Novel über Goat Love. Nein, so, und das, was ich sehr interessant finde, ich behandle da noch eine andere Theorie in dem Ding und das fand ich tatsächlich sehr spannend. Das ist eine sogenannte Terror Management Theory von irgendwie Mitte der 80er Jahre kommt die. Und die behandelt oder geht von einem Ansatz aus, dass jeder von uns hat so eine gewisse, ja, wie sagen wir, so eine Existential Dread, so eine Existenzangst, ne? Angst vor der eigenen Sterblichkeit, Angst vor Verlust, Angst vor wie auch immer Unsicherheit und so weiter und so fort. Und wir ziehen sozusagen, oder eine Quelle von so Selbstbewusstsein, Selbstwertschätzung und so weiter, die uns helfen kann, uns dagegen zu wappnen, gegen diese Existenzangst, die uns das hilft, das durchzustehen, ist unter anderem halt unsere Kultur, weil da sind Normen und Werte und Traditionen und so weiter und so fort, ist alles da drin. Und das gibt uns ein bisschen so ein Rahmensetting und einfach so eine kleine Grundstruktur, wo man sich so einbetten kann, sagst du, ah, okay, wir sind deutsch, weiß ich auch nicht, wir feiern Halloween, Coca-Cola. Nein. Alles unheimlich deutsch. Genau, ja, deswegen, das war jetzt eine Anspielung auf die moderne, globalisierte. Ich habe den Witz nicht verstanden. Ich weiß auch nicht, was das hier in Deutschland soll mit Halloween. Wir hatten St. Martin, alle Heiligen und frohen Leichnam. So. Und auf jeden Fall, dass Kultur uns halt dienen kann, um halt diese Angst, die in jedem von uns steckt, sozusagen, um die ein bisschen so in Schach zu halten. Und in dem Moment, wo jemand anderes von außen reinkommt, sozusagen, und sozusagen eine andere Kultur mitbringt und dann gefühlt diese Kultur bedroht oder noch viel krasser durch tatsächlich Terrorismus, der wirklich gegen westliche Kultur irgendwie halt gerichtet ist, jetzt speaking of islamistischen Terror. Islamistischen Terror. Dann ist das sozusagen, wird das teilweise wahrgenommen als halt Bedrohung von diesem, du greifst jetzt das an, was mir sozusagen, was mir Sicherheit gibt, wo ich ein bisschen meinen Selbstwert und so weiter draus ziehe. Und wenn das weg ist, dann bin ich mit ganz viel Angst konfrontiert und jetzt suche ich natürlich jemanden, einen Schuldigen dafür und das sind dann logischerweise halt die Newcomers und die Outlanders und so weiter und so, die von anderen Kulturen, die deine Kultur sagen gefühlt bedrohen. Und ich glaube halt, dass es zum Beispiel so ist, je mehr du sagen, mittlerweile ist es halt so, dass wir viel mehr Quellen haben für so einen Selbstwert. Ne? Wir können sagen, wir definieren uns über unseren Beruf. Ich würde nicht sagen mittlerweile. Ich denke, immer schon, aber wahrscheinlich vielleicht sogar in so einer westlich industrialisierten Gesellschaft, wo du mehr Möglichkeit hast, dich zu entfalten, ist es doch schon ein bisschen mehr wahrscheinlich das, als das damals. Du hast mehr einen größeren, sicheren Rahmen, um dich zu entfalten. Genau. Du hast ja auch mehr globale, ne, durch globale Netzwerke auch mehr Möglichkeiten zu vergleichen. Wie entfalten sich andere? Genau. Und du bist nicht gezwungen, irgendwie halt von morgens bis abends auf dem Feld zu stehen und musst das einfach machen und musst dann sagen, okay, ich bin halt ein deutscher Bauer. Und dann kannst du sagen, ich bin Junior Graphic Assistant Director in meinem Startup. Damals hätte sich niemand mit 40 einfallen lassen, zu sagen, ich fühle mich so leer, ich fange mal mit Nordic Walking an. Ja, genau. Also mit 40 hast du andere Probleme, die Pest. Genau, und Marodeure. Du bist halt irgendwie, du hast, weiß nicht, du bist dann halt Subkultur und bist dann irgendwie, was ist heutzutage? Die Osmanen. Bei mir hat es bei Jumpstyle, glaube ich, aufgehört oder bist halt Raver oder was weiß ich oder halt Kokser. Das habe ich auch damals nie gemacht. Ich weiß was. Das war auch immer Koks. Was auch immer, die jungen Leute heutzutage machen. Also ich finde Klebstoff und Schore, das war immer so eine Droge, genau, die in meinem finanziellen Taschengeldrahmen lag. Also es gibt auf jeden Fall tausende Möglichkeiten, wo man sozusagen sich identifizieren und Selbstbewusstsein herziehen kann und so weiter und so fort. Und deswegen glaube ich halt, je weniger du das sozusagen nutzt und je mehr du tatsächlich nur auf diesem Ich bin Deutscher und das ist das, worüber ich mich definiere, liegt und vielleicht noch Ich bin Deutscher und Kfz-Mechaniker oder halt meinetwegen Ich bin Deutscher und irgendwie Hansa Rostock-Fan oder so. Und böse Onkelshörer. Und böse Onkelshörer oder so. Je weniger diversifiziert das ist, desto leichter wirst du natürlich auch irritiert, wenn eins von den Dingern angegriffen wird, weil das wesentlich größeren Teil von deiner Identität abdeckt oder wenn es gefühlt angegriffen wird. Und wenn du halt dann in die Medien guckst und dann irgend so Islamisten wollen die im Westen auslöschen und ein Kalifat errichten, dann denkst du natürlich so, oh shit, that's like das, ist das Einzige, was mir irgendwie Sicherheit und Halt gibt und dann fühlst du dich bedroht. So, und ich glaube, dass das halt unter anderem damit ein bisschen auch mit reinspielt. Das ist auf jeden Fall eine ordentliche, aber auch, es ist auch jetzt gar keine weit hergeholte Erklärung, deswegen gibt es da glaube ich ganz wenig zu argumentieren. Das war einfach nur wieder ihre 10 Minuten Wissen mit Creamspeak. Creamspeak in Klammern Wissen, der Wissenspodcast. Creamspeak Kultur. Ihre Quelle von fragwürdigen Halbwissen aus Hausarbeiten, die ich vor 5 Jahren geschrieben habe. Von Bachelorstudenten, die noch nicht mal fertig sind und einen Abschluss haben und irgendwas daherlabern. Von Bachelorstudenten mit Hausarbeiten, an die sie sich kaum noch erinnern können und extrem verwundert darüber sind, dass das doch relativ gut klingt für das, was man eigentlich geschrieben hat. Genau. Ja, auf jeden Fall vielen Dank, unser Außenkorrespondent Psychologie und Rassismus. Wer Interesse hat, ich kann gerne den Leuten diese unfassbar spannend zu lesende Hausarbeit schicken, wer sich davon selbst überzeugen will. Nicht klauen, nicht plagiieren, dann komme ich zu euch nach Hause. Der Max hat da viel Mühe reingesteckt. Dann fliege ich mit meinem Privatjet zu euch nach Hause und schlage eure Kinder und da könnt ihr mal sehen, wo ihr bleibt. So, jetzt nochmal um das Ganze. Noch eine kleine Sache muss ich noch sagen. Oder möchtest du noch schnell was abschließen? Ich wollte alles eigentlich abrunden mit einem Funfact. Und zwar habe ich mir das zur Aufgabe gemacht, weil um meine edgy Musiker-Rebellion durchscheinen zu lassen, dass ich jede meiner Arbeiten mit einem Songtitel benenne. Und die erste, die ich gemacht habe, das war noch was anderes. Die habe ich Careful With That Mic genannt. Das muss natürlich was sowas von der Mucke, die ich höre, so Stoner-Rock-Kram. Genau. Terrorismus im modernen Europa. Nee, das passt aber tatsächlich relativ gut. Also die erste, die ich gemacht habe, hieß Careful With That Mic von nach einem Klatsch-Song und die hier heißt, die mit dem Cultural Scapegoating und so, die heißt Anxiety Reducer nach einem Fu Manchu-Song. So. Was ist mit Careful Move. With That X, Eugene von Pink Floyd zu dem Ansberg? Okay. Weiter. Ja, so, du wolltest wieder sagen. Genau, ich muss ein kleines Statement machen. Offiziell, was ich im ersten Block dieser heutigen Folge gesagt habe, ist nicht wahr. Meine Freundin liest und hört nicht BuzzFeed. Sie hat auch die Seite noch nie besucht und das war ein Irrtum meinerseits. Ich entschuldige mich dafür sehr. Jetzt ja. Sie ist außerdem sehr hübsch und talentiert und die beste Freundin, die sich ein Mann wünschen kann. Dankeschön. Oh. Holt mich raus, bitte. nein, es ist wirklich so. Ich hab gelogen, es stimmt nicht. Sie hört nicht BuzzFeed. Und, und wenn, dann müsste sie sich auch nicht dafür schämen. Sie hört nur BuzzFeed-Kultur. Das genau, Kultur, es ist nur BuzzFeed-Kultur. Mehr nicht. Genau. Sie hat es, sie guckt, sie liest nur die Zeit und ab und zu mal Spiegelgeschichte. Und wenn die Sterne richtig stehen, schaut sie sich mal eine Reportage über den Bund Deutscher Mädel auf Arte an. Und das war's. Ansonsten nichts. Schön. Ich bin mir sicher, dass ich es schlimmer gemacht habe als besser. Vielleicht, vielleicht ist das an dieser Stelle vielleicht ist das der richtige Zeitpunkt, um jetzt jegliche Redeaktivitäten einzustellen, bevor wir noch mehr von unserem Beziehungsleben compromisen und nachher auf der Straße sitzen. Und vielleicht sollten wir lieber wieder mal daran arbeiten, wie unser Verhältnis zu Space Isis und dem Oberchauvinisten Sudeldinger ist. Wo sind die eigentlich? So, die Herren, ich hoffe, Sie haben sich die letzte Stunde mal ein bisschen hingesetzt und sich ein paar Gedanken zu Ihrer Situation gemacht. Ich möchte jetzt eine klare Antwort hören. Sind Sie dabei? Ja oder nein? Ja, klare Gedanken gemacht. Also, das kann man jetzt so auch nicht einfach. Wir wollen jetzt ja auch nicht in so eine gedankenlose Ecke gestellt werden. Das ist ja wesentlich komplexer, als man das sich so gemeinhin. Also müsste ich das jetzt mit Ja oder Nein? Also wenn ich jetzt mal ganz. Lass uns einfach auf drei sagen, was für uns gemeinsam. Ja. Oder? Genau. Also eins, zwei, drei. Nein.